ich dreh nicht vierteilen live in deiner Stadt. Hast du gesehen, was er macht bei Beef? Er ist ein Tier, er ist unberechenbar. Er will Schein und Kies. Er ist bereit, dich zu burn, du Gay. Er ist bereit, sich ne Kugel durch den Kopf zu jagen wie Kurt Cobain. Er hat Angst vor sich selbst und seine Freunde meinen, er wär hängen geblieben. Er ist krank, doch macht Geld und er hasst alle Rapper. Außer Short, SAV und Amar Moro. Optik ist einfach besser. Die Jungs bei Optik sind einfach Schleißer, sind einfach Kings. Spitten wie Knarren bei Chance, scharf wie Messer. Er ist einfach drauf. Es ist so, wenn er kommt und dich sucht, ist mein Rat für dich einfach lauf. Und komm nie wieder weg, wenn ich euch mies niedersmack, hört ihr nie wieder Rap. Was ist Surge und der Big Fang? Ich spin Verse und ihr Kachbess könnt gehen euch wie Nerds hier in Strick nehmen. Ich burn dieses Bitch Gang. Komm, mein Name ist es A-R-C-A-N. Jetzt ist Schicht Main. Surge und der Big Fang. Ich spin Verse und ihr Kachbess könnt gehen euch wie Nerds hier in Strick nehmen. Ich burn dieses Bitch Gang. Komm, mein Name ist es A-R-C-A-N. Jetzt ist Schicht Main. Ich kann nicht anders, ich rap als wär's mein letzter Tag. Und die Leute sagen, du bist jetzt am Start. Alles was du machst hat Hand und Fuß. Du bist ein Chef auf deinem Gebiet. Wir sind Punks und schwul, man tanzt der Cruise. Kommt her, ich zeig euch den Pott. Wir sind Elite, ihr rappt Kacke wie mit Scheiß im Kopf. Ich zerreiß euch Mobs, hört her, ich rhyme und rhyme. Mein Battle Rap ist euch so primitiv, dann schweigt und sein. Beim Label XY, ihr seid Chicks, süß und blond. Geht zum Major und kauft Pimmel, ihr könnt nix, übt umsonst. Und was, King, ich komm und zerreiß deine Krone. Und zu dir und deiner Crew, ihr seid talentfreie Zone. Ihr seid übertrieben, arrogant. Ich mein, am Ende des Tages könnt ihr nur das, was auf jeden auch ein Affe kann. Geht und lernt, ihr redet gern. Komm, ich mach mit meinem Penis lärm. I'm a Surge und der Big Fang. Ich spit ein Verse und ihr Kachbess könnt gehen euch wie Nerds hier in Strick nehmen. Ich burn dieses Bitch Gang. Hör, mein Name ist es A-R-C-A-N. Jetzt ist Schicht Main. Surge und der Big Fang. Ich spit ein Verse und ihr Kachbess könnt gehen euch wie Nerds hier in Strick nehmen. Ich burn dieses Bitch Gang. Hör, mein Name ist es A-R-C-A-N. Jetzt ist Schicht Main. Ich will nett sein, doch step dein Depp beim Gig. Auf die Bühne muss er weg, weil der Chef rhymt. Echtzeit, komm und frag mich, ob ich Doha. Ich putz mir mit deinem Top 10 Album den Boa. Ich will die Juice, die Yam oder lieber Bravo. Und punch euch die Fressen weg wie Luis oder Ivan Drago. Denk lieber an die alten Zeiten, denn heute prasseln die Rhymes auf dich nieder wie Fäuste von allen Seiten. Ich bin der, den die Toys beneiden und kann's mir leisten, auf Takes sinken Zeug zu schreiben, um's euch zu zeigen. Es ist dumm von euch weichen, mich wie ein Kumpel zu leiden. Ich trau euch 0%, ihr seid Tunden, die beiden. Ich bin unten mit Writern, ihr seid unten mit euch selbst. Auf euren Videos kriegt ihr von hinten wie Lloyd Banks. Und ihr seid Boyfans und werdet feucht brennen. Nicht das Mic nehmen und ihr seht, wie ich euch brenn. Surge in der Big Fang. Ich spit ein Verse und ihr Kachbess könnt gehen euch wie Nerds hier in Strick nehmen. Ich burn dieses Bitch Game. Bitch, komm, mein Name ist es A-R-C-A-N. Jetzt ist Schicht Main. Surge in der Big Fang. Ich spit ein Verse und ihr Kachbess könnt gehen euch wie Nerds hier in Strick nehmen. Ich burn dieses Bitch Game. Bitch, komm, mein Name ist es A-R-C-A-N. Jetzt ist Schicht Main.